Kundgabe 3261. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.09.1944. Endkampf mit oder ohne Jesus Christus. Der gläubige Christ, das heißt der Mensch, der im vollen Glauben an den göttlichen Erlöser und sein Werk lebt auf Erden, wird im kommenden Glaubenskampf große Erleichterungen verspüren. Denn ihm werden die Gnaden des Erlösungswerkes offensichtlich zuströmen. Die Stärke des Willens und also auch die Kraft zum Überwinden des Gegners. Als welchen alles bezeichnet werden kann, was in dem Glaubenskampf durchgeführt wird, an Maßnahmen gegen die Gläubigen. Der Glaube an Christus ist die stärkste Waffe und die Furcht vor dem Feind wird jedem ferne sein, der tief und fest an ihn glaubt. Denn sein Schutz und seine Liebe umgibt die Seinen, die Menschen, die ihm treu sind und alle Widerwärtigkeiten auf sich nehmen, um seines Namens willen. Und er wird ihnen helfen, auch in irdischer Not und Bedrängnis. Er wird ihnen zuführen, was sie für ihren Körper benötigen. Er wird ihnen die Kraft zum Ausharren geben. Er wird ihnen sein Wort zuführen, direkt oder durch Mittler. Und er wird auch die Empfänger des Wortes schützen und ihnen die Redegabe verleihen, die ihnen immer und überall den Weg ebnen wird, so irdische Macht sie zur Verantwortung zieht. Und täglich und stündlich wird er mit seiner Hilfe bereit sein und sie hindurchführen durch alle Gefahren des Leibes und der Seele. Doch denen, der Glaube an Christus mangelt, wird der Glaubenskampf viel zu schaffen machen. Es sind dies die Menschen, die nicht ganz gottfern sind, die wohl glauben an eine höhere Gewalt, vor der sie sich dereinst verantworten müssen, die auch diese Gewalt anerkennen, indem sie sich fürchten, Gott zu verleugnen, die jedoch mit Christus keine Verbindung haben, die sein Erlösungswerk anzweifeln, die also Christus als Erlöser der Welt und Gottes Sohn ableugnen. Diese werden in arge Not geraten, so sie sich entscheiden müssen, denn ihnen wird die Kraft mangeln, alles zu ertragen, was gegen die Gläubigen unternommen wird. Und ihre Seelennot wird sich steigern, so sie die Kraft des Glaubens der Christen ersehen und dennoch nicht überzeugt an Jesus Christus glauben können, bevor sie nicht in das Wissen um die Bedeutung des Erlösungswerkes eingedrungen sind. Und darum werden die Christgläubigen die Aufgabe haben, jene zu unterweisen und ihnen in Liebe zu verhelfen zum Glauben an Jesus Christus. Und darum werden durch das Wort Gottes von oben immer wieder Menschen in das rechte Erkennen geleitet. Und so wie sie den Willen haben, ihren Mitmenschen zu helfen, werden sie auch die Gabe verliehen bekommen, reden zu können, so es die Not der Zeit und der Menschen erfordert. Denn der Glaube an Jesus Christus ist nicht auszuschalten in der Endzeit. Er allein gibt den Menschen die Kraft, auszuharren und furchtlos den Kampf aufzunehmen. Doch diese Streiter Christi werden nicht besiegt werden, trotz der großen Gewalt des Gegners. Denn Jesus Christus selbst leitet sein Heer und er versieht es wahrlich mit den besten Waffen, die für einen vollen Sieg garantieren, wenngleich die Schar seiner Streiter klein ist und arg angefeindet wird vom Gegner. Wer aber ohne Jesus Christus in diesen Kampf eintritt, der wird Gefahr laufen, umgeworfen zu werden. Er wird nicht fähig sein, Widerstand zu leisten und den kleinen Glauben an Gott, den er besitzt, zu erhalten. Er wird wankelmütig werden durch die Härte des Lebens, das der Tiefgläubige auf sich nehmen muss. Und er wird zuletzt abfallen, denn er ist kraftlos, so wie er nicht die Gnade des Erlösungswerkes in Anspruch nimmt. Dazu aber muss er glauben können an ihn. Er muss vollgläubig sich mit Jesus Christus verbinden und ihn um seiner erbarmenden Liebe willen bitten um Kraft und Gnade. Es wird ein schwerer Kampf sein für die Gläubigen. Doch nimmermehr hoffnungslos. Denn wo Gott streitet, ist der Sieg. Gott aber und Christus sind eins. Und zu diesem Glauben, zu dieser Erkenntnis, sollt ihr Menschen euren Mitmenschen verhelfen, die ihr von Gott selbst unterwiesen werdet, auf dass es euch leicht falle, aufklärend zu wirken, wo noch tiefste Unkenntnis herrscht. Das ist eure Mission, zu der euch Gott berufen hat und die ihr stets und ständig ausführen sollt, auf dass der letzte Kampf erfolgreich sei, auch für viele Menschen, denen noch der tiefe Glaube mangelt. Denn einer jeden Seele erbarmet sich Gott, die ihm nicht Widerstand leistet, und er sendet ihr deshalb seine Boten entgegen, auf dass ihr Hilfe werde. Amen.